In ihrem Rechenschaftsbericht an die Bundestagsverwaltung ist der AfD die umstrittene 130.000-Euro-Spende aus der Schweiz nur wenige Zeilen wert. Darin ist nur von mehreren Personen die Rede, die Deutsche oder EU-Bürger seien und dass man die Identitäten der Bundestagsverwaltung zur Kenntnis gegeben habe. Inzwischen wurde bekannt, dass insgesamt 14 Personen über die Schweizer Pharmafirma an die AfD gespendet haben. Der Inhaber der Firma hatte noch vor 2 Monaten erklären lassen, er habe im Auftrag eines reichen Mannes gehandelt, der in Zürich lebe und unerkannt bleiben wolle. Dabei können EU-Bürger bis zu 10.000 Euro an deutsche Parteien spenden, ohne dass ihre Namen öffentlich werden. Dafür ist der Umweg über die Schweiz nicht notwendig. Diese fortbestehenden Widersprüche über die Spenden an Alice Weidel untersucht neben der Bundestagsverwaltung auch die Konstanzer Staatsanwaltschaft. Das ist mir auch neu gewesen, dass die Spenden so gestückelt waren. Aber ich werfe uns da auch nichts vor, weil wir das Geld wieder zurückgezahlt haben und damit natürlich auch den gesetzlichen Bestimmungen Rechnung getragen haben. Und wir werden sicherlich da für die Zukunft daraus lernen, sagt der stellvertretende Parteivorsitzende Georg Pasterski gegenüber dem Deutschlandfunk. Für die Zukunft fordert er ein Schnellwarnsystem in der Partei, um solche Vorgänge schneller erfassen und bewerten zu können. Derweil sorgt die eigenständige Einwerbung von Spenden des rechten Flügels um Björn Höcke für neuen Unmut in der AfD. Auf der Internetseite des als losen Verbund bezeichneten rechtsnationalen Flügels der Partei ist der Spendenaufruf für den Verein konservativ zur Unterstützung der politischen Arbeit des Flügels zu sehen. Geleitet wird der im vergangenen September registrierte Verein vom AfD-Bundestagsabgeordneten Jürgen Pohl. Mehrere tausend Euro sollen bereits auf das Konto eingegangen sein. Im Bundesvorstand der AfD soll das für Unmut gesorgt haben, weil das als indirekte Parteienfinanzierung gewertet werden könnte, die rechenschaftspflichtig wäre. Parteichef Alexander Gauland stellte sich gestern Abend in der ARD jedoch hinter Höcke und den Flügel. Ich lege mich gar nicht mit dem Flügel an. Das muss der Schatzmeister klären. Und es gibt wohl einen Schatzmeister auch beim Flügel. Und es gibt einen Schatzmeister bei uns, den Bundesschatzmeister. Und die beiden müssen das klären. Ich kann dazu nichts sagen. Ich kenne die Spenden nicht. Über den Fall werde man am kommenden Freitag im Bundesvorstand beraten, sagt Georg Pasterski. Bis dahin gelte es, noch einige interne Fragen zu klären. Wir müssen erst mal sehen, wie dieser Verein aufgestellt ist. Wir müssen erst mal sehen, was er für einen Hintergrund hat. Und wir müssen erst mal sehen, wie er auch in Bezug zum Flügel steht. Aber da kann ich noch nichts abschließend sagen, denn die letzten Informationen kriegen wir erst am Freitag. Und dann werden wir im Bundesvorstand darüber diskutieren und werden sicherlich auch dazu eine Entscheidung treffen. Doch wie die aussehen könnte, lässt auch Pasterski offen.